Ein drittes Wirtshaus. Fellner und Bösel sitzen am Tisch. Bösel krümmt sich vor Schmerzen. Fellner isst begeistert ein Schnitzel. Also sowas habe ich noch nie gehört, Herr Bösel. Dass man von einem Pfand den Magenweh kriegt. Ist mir fremd, Herr Bösel. Aber wenn man dazu neigt, nicht? Also wenn man inkliniert, wie der Lateiner sagt, schaut es einem geschwind. Muss man aufpassen, mit so einer Neigung darf man sich nicht spielen, Herr Bösel. Das ist das erste Schnitzel seit 2 Jahren, seit der Firmung von meinem Neffen. Eigentlich ist ja ungesund, aber alle 2 Jahre so richtig sündigen, warum nicht, Herr Bösel, warum nicht? Und dann muss wirklich ein Schweinernes sein, da gibt es keine faulen Kompromisse, ein richtiges Schweinernes, gell? Der meiste Geschmack liegt ja im Fett, ne? Oder jedes halbe Jahr so ein Grammelschmalzbrot, warum nicht, Herr Bösel, warum nicht? Ich trage mir es immer in den Kalender ein, damit ich weiß, wann wieder Zeit ist für eins. Ja. Nicht so wie diese verbohrten Alternativen, freie Liebe und so, aber kein Schmalzbrot, gell? Ein Fernet! Ein Doppelten, bitte! Und ein Grammelschmalzbrot, danke! Oh. Ganz lieb! Was ich nicht so schätze, Herr Bösel, es ist, wenn die Händelhaxeln innen noch so blutig sind, gell? Oder dieses gestockte gelbe Fett bei den Flügeln, gell? Na? Das schaut ein bisschen so aus wie Eiter. Na, das, da bin ich nicht so dafür, gell? Hingegen, so ein Schnitzelfett, wenn es einen Tag lang in der Pfanne steht, vor allem im Finger rein, da brauche ich gar kein Brot dazu. Gehen Sie bitte, Herrn Sauftramp, mit dem Fett. So, meine Herren, einmal Fernet und ein Schmalzbrot. Danke, ganz lieb. Herr Bösel, haben Sie gewusst, dass Fett und Cholesterin gar nicht dasselbe ist? Also die Eskimos, also, oder die Inuits, die haben überhaupt kein Cholesterin, weil die essen nur Fisch. Ne? Die Japaner essen den Fisch sogar roh, naja, die haben dann eher Blasenleiden. Ne? Aber wie man neigt, ne? Die Japaner sind überhaupt die Ärgsten. Wissen Sie, was die machen? Die essen warmes Affenhirn. Die klopfen den Affen auf, wie wir unser Frühstücksei und löffeln ihn aus. Mörderisch, Herr Bösel. Herr Fellner. Könnten Sie die Pappen holen? Fellner gestikuliert mit dem Schmalzbrot in der Hand. Herr Bösel, Sie haben was gegen mich. Seit Tagen fällt mir das schon auf, da müssen wir drüber reden. Reden wir doch einmal drüber, was könnte das sein? Ich will nicht reden, ich hab morgen weh. Na. Da steckt mehr dahinter. Das ist nur der äußere Anlass. Die Ursache liegt tiefer. Liegt es an meinem Outfit? Ich will nicht reden! Woher kommt diese Aggression? Reden wir doch ganz locker drüber. Oder reden klingt vielleicht zu hart, plaudern wir drüber. Verdammt doch einmal, ihr verbrunzte Scheißhittenelendige! Sehen Sie, Sie werden immer aggressiver. Warum bin ich für Sie eine Scheißhütte? diskutieren wir das einmal aus. Hä? Bösel will Fellner wegschieben. Durch eine ungeschickte Bewegung landet das Schmalzbrot in Fellners Gesicht. Herr Bösel, da müssen wir jetzt gesondert drüber reden. Herr Bösel, ich bin ein humoriger Mensch, aber es gibt Grenzen, ne? Ich bin wirklich für jeden Spaß zu haben, im Fasching und so auch, wenn der Humor ein bisschen erwacht. Herr Fellner, komm, sind wir wieder gut. Ich bin nicht gut, ich hab das Gesicht voller Schmalz. Na, gegen's. Schauen Sie, es war nicht so gemein. Wenn ich ein Schmalzbrot im Gesicht hab, interessiert mich das nicht, wie es gemeint war. Ja, trink mal noch was. Was trinken Sie? Mit Ihnen trinke ich nichts. Okay, Herr Fellner. Bösel hält ihm die Flasche hin. Wenn es Ihnen hilft, schütten Sie mir ein Fernet ins Gesicht. Oh. Herr Bösel, das ist Ihr Niveau. Wir können uns auch gegenseitig die Nasenhaare ausreißen. Man, das haben sie vielleicht gemacht während der Völkerwanderung, aber die meisten Menschen heutzutage brauchen das nimmer. Jetzt sind sie nicht auch so. Ich bin so, Herr Bösel, ich will kein Schmalzbrot im Gesicht. Scheißen Sie denn nicht da wegen dem depperten Schmalzbrot. Herr Bösel, wenn Sie noch einmal zu mir scheißen sagen, kann ich mit Ihnen nicht mehr zusammenarbeiten, haben wir das jetzt abgesteckt. Herr Fellner! Sie sind zu wenig in Stimmung. Herr Bösel, ich bin sehr oft in Stimmung, sogar ausgelassen. Ich war in diesem Fasching auf drei Gschnase. Ich war sogar früher in Wien in diesem fast nackt Gschnase und nicht einmal dort habe ich schon mal jetzt im Gesicht gehabt. Was? Moment einmal. Sie waren nackt auf einem Gschnase? Fast. was haben Sie auch gehabt? Einen Rüssel. Darf mich interessieren, wo? Ja, na wo schon, na, Herr Bösel? Herr Fehlmann! Ein stilles Wasserl, ne? Schon, ne? Hast du ja verurteilt. Nein, es war keine Orgie, es war ein Gschnas, gell? Naja, trotzdem, was sagt die Frau dazu? Bin nicht verheiratet. Ja, umso besser, was? Und da haben sie eine getupft. Herr Bösel, ich tupfe nicht. Auf so einem Gschnas sind die Frauen entweder vergeben oder betrunken, nicht? Ich meine, und wenn so eine Frau betrunken ist, dann habe ich immer das Gefühl, sie meint nicht mich. Ja. Ne? Wissen Sie, es geht nicht immer nur um das eine. Ja, nicht? Ja, okay. Es wird vielleicht Ihren Rahmen sprengen, Herr Bösel, aber ich bin schon einmal eine Nacht lang neben einer Frau nur gelegen und es ist nichts passiert. Ja, da werden sie den Rüssel nicht einmal gebraucht haben. Herr Bösel, ich meine, es geht ums Genießen. Ne? In Indien zum Beispiel gibt es einen alten Hochzeitsbrauch. Da liegen sie stundenlang nebeneinander, ohne sich zu berühren. Und irgendwann einmal passiert es dann auf einmal, aber dafür 20 Minuten. Nein, sonst meine Tabi, es ist pervers, ne? Ich meine, so viel Zeit haben wir jedenfalls nicht gehabt. Ne? Sag mal, wie ich jung war, wir haben nicht warten können, eine ganze Nacht, ja, bis das Christkindl einen Orgasmus bringt. Ne? Wir haben am nächsten Tag aufstehen müssen. Ja, verstehst du? Wir haben nur vier Stunden Wochen gehabt. Weiß nicht, wir haben was aufgebaut, Moment, verstehst du? Moment. Nur weil Sie Wien aufgebaut haben, kann der Geschlechtsakt nur 2 Minuten dauern wie bei den Händeln, oder? Ich meine, was soll das? Moment, ich hab nicht Wien aufgebaut. Herr Bösel, in Japan gibt es eine Liebestechnik, da stellen sich die Männer vor, sie machen es mit einem Gummibaum oder mit einem Philodendron, nur damit sie es länger aushalten. Na klar gibt es Weiber, was du nachher denkst, der Gummibaum war gescheiter gewesen, aber ich meine, das muss die Ausnahme sein. Herr Bösel, ich hege den Verdacht, Sie haben nicht ganz verstanden, was ich meine. Was haben Sie gesagt? Na, was ich meine, also was ich sagen wollte. Jetzt habe ich einen... Was habe ich nicht verstanden? Na, was ich sage, was ich meine. Aha. Na, um was genau? Was habe ich nicht verstanden? Das würde mich interessieren. Was habe ich nicht verstanden? Genau, was habe ich genau nicht verstanden? Was? Was ich gesagt habe? Nein, nicht was ich gesagt habe, was genau? Komm, geh mal. Ja, ein bisschen, das hat ja keinen Sinn. Wann sagen wir, ich bin deppert? Nein, Sie sind nicht deppert in dem Sinn. Aber ich bin deppert in dem Sinn? Ja, tun Sie nicht dumm. Sagen Sie mir ganz gerade, ich bin ein Trottel, dann reden wir drüber. Aber tun Sie nicht umeinander, ich habe nichts verstanden, irgendwas. Wenn Sie ganz gerade sagen, ich bin ein Trottel, dann rennen Sie es gerade raus. Rennen Sie nicht hinten umeinander, so deppert. Kommen Sie mir nicht mit den Japanern, verstehst? Ich meine, die Japaner, die fliegen mit dem Flugzeug gegen ein Schiff und sind hin. Das ist kein Vorbild in meinen Augen. Das sind Trotteln, den Fisch fressen so als eine Roche, verstehst? Und als Beilage vielleicht den Philodendron, den Sie vorher zum Meer geschaut haben im Bett. Nein, also... War das jetzt nicht ein bisschen unsachlich, Herr Bösel? Herr Fehlner, entschuldigen, ich meine, jetzt bin ich ausgerastet. Ich meine, verstehen Sie mich richtig, ich meine, ich glaube, du kannst ja nicht auf eine Frau sofort draufhauen, so, ne? Natürlich tust du vorher ein bisschen schön reden, ne? Wissen Sie, was ich meine? Schön schauen, ein bisschen sehen, was schaut sie, putzen, also, ne? Das ist der große Wagen, so, ne? Irgendwie ein bisschen in die Richtung, ne? Aber im entscheidenden Moment muss zuschlagen. Na was? Was schauen Sie da? Ich meine, entweder... schauen Sie her. Sie müssen Ihnen vorstellen, es ist praktisch sowas wie Sprungschanzen. Jetzt für uns einer. Die Schanzen ist klar, wer ist. Ja. Jetzt musst du im entscheidenden Moment einfach praktisch wegspringen. Sonst, ne? Du kannst jetzt nicht fragen, ist das gut für die Schanzen gerade oder nicht? Weißt du, was man? Ich denke, wir haben da unterschiedliche Auffassungen. Aber, und trink mal was. Ich trinke nicht. Fellner, ich sag dir was, du bist wenig lang verheiratet. Ich bin überhaupt nicht verheiratet. Wenn du länger verheiratet bist. Hörst du wieder? Soll ich dir sagen, was ich mit einer Frau hergekauft habe zu Weihnachten? Ja, bitte. So rote Dinge, so. Strapse. Und was ist da so lustig? Was ist so lustig? Was kaufst du deiner Frau zu Weihnachten? Meiner Freundin. Ja gut, und was kaufst du ihr? Backel Kaffee, das nicht einschläft nimmt ihr, oder was? Was man halt so kauft. Na und nicht? Was? Na was na, genau? Ja, was man so braucht. Na, sag was. Für den Haushalt. Na komm, sag was. Na ja, was war das? Na, war was? Ein Mixer. Ein Mixer. Ein Mixer. Föder, sei mir nicht taub, aber du bist ein Trottel. Ja? Du musst deiner Frau was kaufen, wo du auch was hast davon. Ich hab was davon. Ich trinke sehr gerne einen Bananenfrappé zum Beispiel. Vergiss das Bananenfrappé. Das sollst du mit der Hand rühren. Verstehst du? Kaffee, was ich. Ich meine, probier's einmal, Kaffeestrapsi. Oder pass auf, Kaffeesteckelschuhe. Wenn du beim Pudern die Steckelschuhe anlässt, ich hab das nicht geglaubt, aber wenn du das anlässt, es brennt, wirklich, es brennt. Wir brauchen das einfach nicht, ne? Naja, bist zwingend lang verheiratet. Ich bin überhaupt nicht verheiratet. Wenn du länger verheiratet bist, brauchst du die Steckelschuhe wie ein bisschen Brot. Ich sag dir das, wirklich. Glaubst du, das ist ein schöner Anblick? Verstehst du, wenn du der Alte nimmt dir Ling aus, verstehst du, jetzt kennst du schon, was Gott wie lang auseinandergegangen ist, überall wo du hingreifst, wie ein kurz Grießkoch, verstehst du? Ja, also, ein Bösel bitte, gell? Eine blade Wuchtel. Ich frag mich, wieso ist bei dir alles so fett? Sogar das Essen ist mir zu fett. Mir! Ich mein, wie ich es kennengelernt hab, die war anders, verstehst du? Der Maskenball war, ne? Die war maskiert da, wie diese Dings da, was die na, Gina Lolo Brigida mit einer schwarzen Perücke. Fellner rutscht unruhig hin und her. Ja, ja, da haben wir uns einmal gesehen. Dann hat sie noch 3 Monate angerufen. Hat gesagt, sie ist schwanger. Haben wir geheiratet. Dabei war das Kind überhaupt nicht von mir. Von irgendeinem Fan-Mechaniker aus Simmering war das Kind, verstehst du? So ein Arschloch, verstehst du? Die Schlampen, die Dreckige, die Verhurte, die Drecksau, die Verdammte, ich hab hackeln können für das Einfamilienhaus, verstehst du? Jahrzehntelang den Scheißkredit zurückzahlen, Überstunden machen, die Hure, die Verdammte, die Dreckige, verstehst du? Und jetzt war zu Weihnachten die Geschenke, verstehst du? Wenn ich das gewusst hätte, verstehst du? Und ein Pötzmantel ist nichts gegangen bei der, ne? Also, mich kriegt ein Petralon oder sowas. Ich meine, ich hab mir doch nicht gedacht, dass mir die Alte runterhaut. Ich hab mir gedacht, die ist steppert dafür, ne? Fellner will vom Tisch aufstehen, Bösel hält ihn fest. Danke für den schönen Abend. Hey, warte mal, soll ich dir ehrlich was sagen? Von Mann zu Mann? Ja, von mir aus. Von Mann zu Mann? Na, ehrlich jetzt. Ich buder die Alte echt nur mehr, damit ich ihr was zu fleißtun kann. Okay. Ich schwör dir. Ich scheiß drauf. Verstehst du, mit der Pudern, da scheiß ich drauf. Aber sag mal, wenn ich kenn's, ich will gerade nicht. Verstehst du, wenn ich merke, ui, hätte wissen. Von ganz schräg. Verstehst du, ganz. Wir kommen wieder. Erst singen wir was. Wir kommen wieder. Na, geh, tu mal singen was. Nein, ich sing nichts. Oder? Die kommen, lass uns mit. Hast du was getrunken? Tu mal Weitschiff. Nein, danke, danke. Na, danke. Na, okay, komm. Nein. Ja, dann wichs mal. Ich bin nicht vorbereitet. Weit wichsen? Nix? Na geh, Zecker, Lulu, komm, geh mal. Na Herr Bösel. Na komm, na da, mach mal auf. Komm, schau mal mal nach. Ist weg von meiner Hose, Herr Bösel. Schau mal, was drinnen ist. Herr Bösel, ist verrückt geworden. Herr Bösel! Blackout.